Kundgabe 560. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.08.1938. Warnung vor weltlichen Freuden. Siehe, mein Kind, fern von der Welt nur könnt ihr mich finden. Nie werde ich dort weilen, wo die Menschen ihren irdischen Freuden nachgehen. Und diese werden immer wie eine Wand stehen zwischen mir und den Erdenkindern. Alle Darbietungen der Welt können euch nicht das ersetzen, was ich euch geben kann. Und so ihr nicht wollt, völlig Abstand nehmen von diesen, bleibet ihr mir fern in eurem Herzen. Und so beraubet ihr euch selbst des Kostbarsten. Denn ihr lasst euch verlocken und fallet zu leicht in die Schlingen der Welt, die doch nicht mein wahres Leben ist und sein kann. Und siehe, in solcher Gefahr bist du. Eine jede Probe musst du bestehen, denn ich sende sie dir, um dich zu prüfen. Die Welt bietet dir nicht viel. Es sind nur scheinbare Freuden, die keinen Bestand haben. Doch was du hingibst, ist weit mehr. Und so mahne ich dich ernstlich, dich nicht betören zu lassen von solchen Lockungen der Welt, willst du in meiner Liebe verbleiben. Und dich desto emsiger deiner Arbeit hinzugeben. So wird dir auch die Kraft zur Selbstüberwindung gegeben werden, wenn nur der volle Wille solche anstrebt. Des Himmels Segen und meine Liebe sollst du nicht aufgeben, um irdischer Freuden willen. Denn nimmermehr können diese dir Ersatz bieten für die Gaben von oben. Und so bedenke, mein Kind, dass dich auch heut nur meine Liebe mahnet. Und suche, dieser wert zu werden und zu bleiben. Amen.